Story a couple of weeks ago. Vor einigen Wochen habe ich euch eine Geschichte erzählt about miracles. Über Wunder. And how I got a text before the service. Und vor dem Gottesdienst ist mir so ein Text in die Hände gefallen. I'd like to speak with you after the service. Mit dem ich über den ich mit euch nach dem Gottesdienst sprechen möchte. So I came to the service and looked for the girl. Ich bin da zum Gottesdienst gekommen, habe nach einem Mädchen Ausschau gehalten. And then I saw her worshiping. Und habe gesehen, wie sie da in Anbetung steht. So I went up to her and said, we'll talk after the service. Und bin ich dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, wir werden nach dem Gottesdienst sprechen. She looked at me and she said, sie hat mich angeschaut und gesagt, okay. With a nice smile. Mit einem netten Lächeln. So after the service I saw her and I said, okay, in a few minutes. Nach dem Gottesdienst habe ich sie dann gesehen und habe gesagt, ja, in ein paar Minuten. She smiled again and said, okay. Dann hat sie mich wieder angelächelt und gesagt, and okay. And as I was going somewhere else, als ich dann irgendwo anders hingegangen bin, I saw another girl. Habe ich ein anderes Mädchen gesehen. And I thought, oh my gosh, that's the girl who sent me the text. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist das Mädchen, das mir den Text geschickt hat. Not this one. Nicht diese. But they look a little bit alike. Und sie schauen sich etwas ähnlich. I thought, what am I going to do? Okay. So I had the conversation with the real girl who gave me the text. Also dann habe ich mit der richtigen letztlich ein Gespräch geführt. Then I went over to the other one and I said, you know, I made a mistake. Dann bin ich zur anderen hingegangen und gesagt, weißt du, ich habe einen Fehler gemacht. I thought you were someone else. Ich habe mir gedacht, ich habe dich mit jemandem verwechselt. And she said it was not a mistake. Und sie hat gesagt, das war kein Fehler. Because I was praying that I could talk to you. Habe gebetet, dass ich mit dir sprechen könnte. But I was too afraid. Aber ich habe mich davor gefürchtet. So we sat down. Also haben wir uns hingesetzt. And I said, what can I do for you? Und ich habe gesagt, was kann ich für dich tun? She says, I'm a lesbian. Und sie sagte, ich bin lesbisch. I just have to know. Das musst du einfach wissen. Am I welcome here? Bin ich hier willkommen? How would you answer that? Und wie würdest du das beantworten? Just think about it for a moment. Denk einen Augenblick drüber nach. What would you say? Was würdest du sagen? And I said to her immediately. Und ich habe unverzüglich zu ihr gesagt. Yes, you are definitely welcome here. Ja, du bist wirklich willkommen hier. But there's two things I want to avoid. Es gibt zwei Dinge, die ich vermeiden möchte. Number one. Erstens. I want to avoid you thinking. Möchte vermeiden, dass du denkst, that I'm saying it's okay. Dass ich sage, das ist in Ordnung. For you to be a lesbian. Dass du eine Lesbin bist. And number two. Und zweitens. I want to avoid telling you it's wrong. Ich möchte vermeiden, dir zu sagen, es ist falsch. Outside of the context of God's love. Außerhalb des Zusammenhangs mit Gottes Liebe. And you knowing God's love. Und ohne dass du Gottes Liebe kennst. And you having a personal relationship with Jesus. Und ohne dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. I said, can we avoid these two? Und ich sagte, können wir diese zwei Dinge vermeiden? I said, why did you come to the church? Ich sagte, warum bist du denn in die Gemeinde gekommen? She's from the evening service. Sie kommt am Abendgottesdienst. She said, because someone invited me and when I walked in here, sie sagte, jemand hat mich eingeladen und als ich hier hereinkam, I just knew I belonged here. Da wusste ich einfach, ich gehöre hierher. There's something here. Es ist da etwas, that I needed, that I wanted. Das ich nötig hatte und das ich wollte. The church is the hope of the world. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. But the church commits a sin far greater than homosexuality. Aber die Gemeinde begeht eine Sünde viel größer als Homosexualität. It's in Matthew chapter 7. Das steht in Matthäus 7. It's called the sin of judging. Das ist die Sünde des Richtens. Yeah. When I was walking through these people, als ich da so durch diese Menschenmenge ging, I thought, dachte ich mir, I love these people. Ich liebe diese Menschen. What is the issue here? Um was geht's da eigentlich? So I want to show you a couple verses. Also möchte ich euch ein paar Verse zeigen. Let's start with 1 John. Wir beginnen mit 1. Johannesbrief. 1 John chapter 2. Kapitel 2. Before we do that, just so I don't forget, can we go to the two pictures first? Bevor wir es machen, ich möchte nicht vergessen, euch zuerst zwei Bilder zu zeigen. These are, do you know who these people are? Wisst ihr, wer diese Menschen sind? People in our church. Menschen aus unserer Gemeinde. They're sitting here right now. Sie sitzen hier. And they're sitting here too. Und die auch. And they're all going to be baptized this next week. Die werden am kommenden Samstag alle getauft werden. It's amazing, huh? Toll, huh? They've given their hearts to the Lord. Die haben ihr Herz dem Herrn gegeben. And they've committed their life to Christ. Sie haben Christus ihr Leben übergeben. Okay, let's go to 1 John chapter 2. Also gehen wir zum 1. Johannes Kapitel 2. Do not love the world nor the things in the world. Liebt nicht die Welt oder die Dinge der Welt. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Next verse. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but from the world. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. The world is passing away and also its lusts, but the one who does the will of God lives forever. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. And the Amplified says, but he who does the will of God and carries out his purposes in his life abides, remains forever. Und die erweiterte Bibelübersetzung sagt, aber wer den Willen Gottes tut und seine Zweckbestimmung ausfüllt und in seinem Leben, der bleibt für immer. What is the world? Was ist die Welt? What's the definition of the world? Was ist die Definition von die Welt? This is my personal definition. Jetzt kommt eine persönliche Definition von After just reading it and reading it all these years, nachdem ich es immer wieder in all den Jahren gelesen habe. It's the community of people. Es ist die Gemeinschaft der Menschen, Christian or non-Christian, Christen oder Nicht-Christen, who want their portion in this life. Die ihre Portion jetzt schon haben möchten. That's the world. In diesem Leben, das ist die Welt. They want it now. Die wollen das jetzt. Jesus said, put your treasures in heaven. Aber Jesus sagte, setzt eure Schätze im Himmel, where no one will steal them, wo niemand sie stehlen wird, where they're not gonna rot, und wo sie nicht verrosten werden. Put your treasures in heaven. Legt eure Schätze in den Himmel, sammelt euch Schätze im Himmel. Because where your treasure is, that's where your heart is. Weil wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Put your treasure in heaven. Also sammelt euch die Schätze im Himmel. What is the opposite of worldly? Was ist das Gegenteil von weltlich? If it's true that worldliness is wanting my portion now. Wenn es wahr ist, dass weltlich gesinnt sein bedeutet, ich will jetzt alles. What's a worldly Christian? Was ist denn ein weltlicher Christ? He wants his portion now. Er will seinen Teil jetzt haben. He doesn't trust God. Er vertraut Gott nicht. Because he thinks God's going to hold something back. Weil er sich denkt, Gott wird etwas vor ihm zurückhalten. So he thinks. So denkt er. I have one life. Ich habe nur ein Leben. And I'm not wasting it on following God's will. Das werde ich nicht verschwenden, indem ich Gottes Willen folge. I want it now. Jetzt will ich alles. So Jesus said in Matthew 6. Jesus sagte in Matthäus 6. Even to religious people. Selbst zu religiösen when you pray in front of everybody. Wenn ihr vor allen Leuten betet. On the street corners. An den Straßenecken. You have your reward now. Dann habt ihr jetzt schon eure Belohnung. You did it because you wanted the reward now. Ihr habt es getan, weil ihr jetzt schon eure Belohnung haben möchtet. And he said, when you pray, go in your closet and pray in secret. Und sagt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und bete dort im Geheimen. When you give the offering, give in secret. Wenn du etwas in die Spende gibst, dann mach es im Geheimen. Don't wave the 100-euro bill like this and then put it in the offering. Wackelt da nicht mit dem 100-Euro-Schein so herum und dann steck ihn rein. And when you fast, don't tell anyone you're fasting. Und wenn du fastest, dann erzähl das nicht herum. Because if you do, you have your reward now. Weil wenn du das tust, dann hast du jetzt schon deine Belohnung oder Anerkennung. And not then. Und nicht dann. And it's so easy. Es ist so leicht. Even as a Christian. Auch als Christ. To be worldly. Weltlich gesinnt zu sein. We want the satisfaction now. Jetzt wollen wir die Befriedigung haben. I want the honor now. Jetzt will ich die Ehre haben. I want the success now. Und den Erfolg jetzt. Now, there's nothing wrong with success. Es ist nichts falsch an Erfolg. Because success paves the way to influence. Weil Erfolg ebnet den Weg zum Einfluss. If you are successful at what you do, Wenn du in dem erfolgreich bist, was du tust, by the grace of God, durch die Gnade Gottes, you can influence people. Kannst du Menschen beeinflussen. Acceptance paves the way to influence. Akzeptanz ebnet den Weg zu Einfluss. Success paves the way to influence. Und Erfolg ebnet den Weg zum Einfluss. That's why when a celebrity gives his heart to Christ, deswegen ist, wenn jemand so eine tolle Persönlichkeit, eine Celebrity, das Herz Jesus übergibt, when there is success, und wenn sie erfolgreich sind, we say, can you share about your relationship with Christ? Dann sagen wir zu diesen Leuten, kannst du etwas über deine Beziehung zu Christus and people erzählen? People begin to listen. Und die Leute hören dann zu. What is the opposite of worldly? Was ist das Gegenteil von weltlich gesinnt sein? Godly. Göttlich. What is a synonym of worldly? Was ist die Sünde daran, weltlich gesinnt sein? Was ist das Synonym für weltlich gesinnt sein? Ungodly. Ungöttlich. It means you're just living without God. Also du lebst einfach ohne Gott. We sometimes see the word ungodly as unrighteous. Manchmal verstehen wir dieses Wort ungöttlich auch als ungerecht oder nicht gerechtfertigt. What's that? Gottlos. Gottlos. Ja. Sometimes we see the word ungodly as unrighteous. Manchmal verstehen wir das Wort gottlos als ungerecht oder nicht gerechtfertigt. But ungodliness is the root. Aber Gottlosigkeit ist die Wurzel. Unrighteousness is the fruit. Ungerechtigkeit ist die Frucht. Now when we go to Romans 1, wenn wir uns Römer 1 anschauen, we see this. Dann sehen wir das. Verse 18. Vers 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Ungodliness is the root. Gottlosigkeit ist die Wurzel. And unrighteousness. Und Ungerechtigkeit. Which is the fruit of ungodliness. Die Frucht der Gottlosigkeit ist. Of men who suppress the truth in unrighteousness. Der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Verse 19. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through that which was made, so that they are without excuse. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. And here's verse 21. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, and they became futile or godless in their speculation, and their foolish heart was darkened. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. The root of the issue. Die Wurzel der Sache is the sin of omission toward God. Ist die Sünde der Unterlassung an Gott gegenüber. Which means we don't give God the honor and glory or thanks that he deserves. Das bedeutet, du gibst Gott nicht die Ehre oder den Dank, den er verdient. I'm living my life without God. Ich lebe mein Leben einfach ohne Gott. And as I was walking through, und wenn ich das so durchgehe, through the parade, I thought it's not an issue of unrighteousness. Also, als ich durch die Parade gestern so durchging, dachte ich, das ist keine Frage der Ungerechtigkeit. It's an issue of ungodliness. Das ist eine Frage der Gottlosigkeit. And whether it's ignorant or arrogant. Ob es jetzt ignorant oder arrogant ist. Some people willfully lift their fists to God in defiance. Manche Leute, die heben da ihre Faust in Verachtung Gott gegenüber. And some people just don't. They just don't know. They're just. Manche Menschen wissen einfach nicht. They have a sense, everyone has a sense that there's a God. Everybody does. Jeder hat so irgendwie eine Ahnung, dass es Gott gibt. Because God put it in us. Weil Gott hat es in uns hineingelegt. But if the issue is ungodliness, aber wenn die Sache Gottlosigkeit ist, also for us, auch für uns, it all starts with living our life without God. Da beginnt es dann damit, dass wir unser Leben ohne Gott führen. The fruit of our life is righteousness. Die Frucht unseres Lebens ist Gerechtigkeit. But watch, it's very possible for the church to live in a so-called righteousness. Aber schaut mal, es ist sehr leicht auch für die Gemeinde in einer sogenannten Gerechtigkeit zu leben. And live ungodly. Und dennoch gottlos zu leben. It's very possible for a church to be a righteous moral church. Es ist durchaus möglich für eine Gemeinde, eine gerechte und moralische Gemeinde zu sein. And yet ungodly. Und doch gottlos. That's why Jesus said in Revelation 3:20 to the church. Deswegen sagt Jesus in Offenbarung 3:20 zur Gemeinde. To the church. Zur Gemeinde. I knock at the door. Ich klopfe an die Türe. To the church. Das sagt er der Gemeinde. I knock at the door. Ich klopfe an die Türe. If you open, I will come in. Wenn ihr öffnet, dann werde ich reinkommen. To the church. Das sagt er zur Gemeinde. He said that. I knock at the door. Ich klopfe an die Türe. Ungodliness is the issue. Also es geht um die Gottlosigkeit. And that's our biggest battle in our own lives. Das ist in unserem Leben die größte Herausforderung, der größte Kampf. We often wrestle against the fruit. Oft kämpfen wir gegen die Frucht. And then we get frustrated. Und dann werden wir frustriert. But the issue is ungodliness, not unrighteousness first. Die Sache ist Gottlosigkeit zuerst und nicht Ungerechtigkeit. And it's very easy to experience. Und das kann man sehr leicht erfahren. If we suddenly just begin to thank God for everything. Wenn wir einfach beginnen, Gott für alles zu danken. In the midst of our trouble. Einfach in all der Mitte unserer Schwierigkeiten. Say, God, there's so much for me to be thankful for. Und man Gott sagt, Herr, es ist so viel, wofür ich dankbar so sein much kann. For me to honor you for. So viel, wofür ich dir Ehre geben My kann. Circumstances are so upside down. Manchmal sind unsere Umstände so richtig auf den Kopf gestellt. My mind is so confused. Ich bin ganz verwirrt. I'm so frustrated und frustriert with circumstances. Durch die Umstände. But I love you. Aber ich liebe dich. And I thank you. Ich danke dir. For this opportunity to walk by faith. Für diese Möglichkeit, dass ich jetzt im Glauben wandeln kann. If the root is healthy, wenn die Wurzel gesund ist, the fruit will come. Dann wird die Frucht kommen. But we can manufacture a religious kind of fruit. Wir können uns selbst so eine Art religiöse Frucht basteln. I don't smoke. Wir rauchen nicht. I don't drink vodka. Oder ich trinke auch nicht Wodka. Only beer and wine. Manchmal hier und da ein Bier oder Wein. Too much on the highway, only sometimes. Ich schimpfe da nicht immer im Auto auf der Autobahn, nur manchmal. I pay most of my taxes. Meistens, also den größten Teil meiner Steuern zahle ich. I try to come to church twice a month. Und zweimal im Monat versuche ich in die Gemeinde zu kommen. Really good. Ich denke, das ist ja wirklich gut. Then we establish our level. Und dann bauen wir uns unsere eigene Plattform and auf. We live our life with a Christian standard. Und dann leben wir unser Leben so mit so einem Art christlichen Standard. And Jesus is knocking on the door. Und Jesus klopft aber an die Türe. Saying, let und me sagt, in. Lass mich rein. You're living an ungodly life. Du lebst ein gottloses Leben. What is the hope for these people? Was ist die Hoffnung für diese Leute? Godliness. Gottseligkeit. That they would see God in our lives. Wenn sie Gott in unserem Leben sehen würden. Not righteousness nicht necessarily, Gerechtigkeit unbedingt, but godliness. Aber dass wir mit Gott gehen. They're not going to be impressed. Oh, they're such good people. Sie werden nicht beeindruckt sein und sagen, oh, das sind so and gute we're the Menschen. Bad people. Und wir sind so die Schlechten. Or are they? Oder sind sie? I didn't find one unkind person in that whole march. Ich habe im ganzen Marsch keine einzige unfreundliche Person gesehen. Even though I was walking in the road obwohl against them. Ich so gegen sie with my camera. Gegangen bin mit der Kamera. Not one person. Did you just see one person say, get out of here, what are you doing? Kein einziger hat gesagt, hey, verschwind da, geh mir aus dem Weg. Nobody. They just smiled. Niemand. Sie haben mich einfach angelächelt. Gave me candy and balloons. Zuckerln gegeben und banners Luftballons und Plakate. It's about godliness. Es geht um Gottseligkeit. And this has to be so in our hearts. Und das muss so in unser Herz it's eingebrannt about sein. Godliness. Dass es darum geht, mit Gott in Verbindung zu sein. God, I'm not the best kind of person. Gott, ich bin nicht die beste Person. But whatever goodness comes out of me has to be the fruit of our relationship. Aber was auch immer Gutes aus mir herauskommt, das soll die Frucht unserer Beziehung sein. So maybe for homework. Also so als Art Hausaufgabe. Could we create a statement? Können wir eine Aussage? That's godly. That's godly. Einfach eine gottgefällige Aussage. Not just righteous. Keine, die nur gerecht ist. I was lost. Ich war verloren. But I repented. Aber ich habe jetzt Buße getan und bin umgekehrt und jetzt liebe ich Gott. I was like you. Ich war so wie ihr. Now I'm like God. Aber jetzt bin ich wie Gott. Is that righteous? Ist das gerecht? It's a religious righteousness. Das ist eine Art religiöse Gerechtigkeit. But it's not God's. Aber keine, die Gott repräsentiert. God's righteousness is filled with love. Gottes Gerechtigkeit ist voll von Liebe. We want to come up with statements that are so godly. Wir wollen mit Aussagen auftreten, die so gottgefällig sind. That these people would drool with jealousy. They would think that's the kind of, if that's true. That's what I want. Dass die Leute richtig eifersüchtig werden und denken, wenn das wahr ist, dann möchte ich das auch. I was a self-righteous religious bigot. Ich war ein selbstgerechter religiöser bigot. Bigotter Mensch. Mhm. Is that right, Axel? Yeah. And God forgave me. Und Gott hat mir vergeben. Would you forgive me? Würdest auch du mir vergeben? Wow. Imagine 7,000, 8,000 or no, 1,000 banners like that. Stell dich vor 1,000 Plakate, so etwa wie dieses. If he could love me, wenn mich lieben kann, I'm sure he could love you. Dann bin ich sicher, kann auch dich lieben. Godliness. Gottgefälligkeit. It's all about having a relationship with God by his mercy and grace. Es geht nur darum, eine Beziehung zu Gott zu haben durch seine Gnade und Barmherzigkeit. It's not about wearing some kind of religious righteousness on our sleeve. Es geht nicht darum, dass wir hier etwas ganz religiös Gerechtes hier auf unsere Schläfen geschrieben haben. Just to close, Luke 18. Im Abschluss, Lukas 18. The religious leader die religiösen came to the temple, Leiter kamen zum Tempel and he prayed. Und sie beteten. God, Elohim Adonai, I thank you. Ich danke dir. Thank you. Danke. That I'm not like them. Dass ich nicht so bin wie die. Thank you. Danke. Elohim, El Shaddai, Adonai. El Shaddai. I thank you. I'm not like that. Danke, dass ich nicht so bin wie diese. And the other guy came in. Und da kam der andere rein. He was a tax collector. Er war ein Steuereintreiber. And how do we know he wasn't homosexual? Wie wissen wir, ob ein Homosexueller war? He said, "God, forgive me." Er sagte, Gott, vergib mir. For I am a sinner. Weil ich bin ein Sünder. And Jesus said, "He's justified." Und Jesus sagte, du bist gerechtfertigt. And by the way, und so nebenbei. I don't think it's the homosexuals that are going to all these places to pick up prostitutes. Ich glaube nicht, dass es die Homosexuellen sind, die überall dorthin gehen, wo die Prostituierten sind. Isn't it the heterosexual community? Sind das nicht die Heterosexuellen? Isn't 100,000 prostitutes are sold into Western Europe every year. Jedes Jahr werden 100,000 Prostituierte nach Westeuropa verkauft. Female prostitutes. Weibliche Prostituierte. Is it the homosexual community that's paying to use these girls? Sind es die Homosexuellen, die sie für ihre Dienste bezahlen? Or is it the heterosexual community? Oder die Heterosexuellen? There's no place for self-righteousness in the spectrum. Es gibt da in diesem Spektrum keinen Platz für Selbstgerechtigkeit. Just the grace of God and the mercy of God. Nur die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit. Would you make a decision to be a part of the march? Möchtest du eine Entscheidung treffen, Teil dieses Marsches zu sein? We will own the street. I'm telling you, the glory of God will be on that street. Die Straße wird uns gehören und ich sage euch, Herrlichkeit Gottes wird dabei sein. I would have spent the whole day there. Werde den ganzen Tag dort verbringen. I would have followed the march around just to be and love these people. Ich bin den ganzen Marsch damit gegangen, einfach nur um diese Menschen zu lieben. And if we are on the street together as the church. Und wenn wir dort auf der Straße sein werden als Gemeinde. I've experienced before. I've preached on the street many times. Ich habe Erfahrung. Ich habe oft auf der Straße gepredigt. The glory of God, we will own the city. Mit der Herrlichkeit Gottes werden wir die Stadt einnehmen. And if we go in humility, wenn wir in Demut gehen, we will touch thousands and thousands, dann werden wir Tausende und Tausende berühren. So, take a moment sometime today. Also nimm dir heute irgendwann mal Zeit. Think of what you would put on a banner if you come with us. Und denk nach, was du auf ein Plakat schreiben würdest, wenn du mit uns kommst. And let it be godly. Und lass es gottgefällig sein. Amen. Amen. Father, we pray this morning. Vater, wir beten heute Morgen for our city. Für unsere Stadt. We pray for the gay community. Wir beten für die Homosexuellen. We love them. Wir lieben sie. And you love them. Und du liebst sie. And we pray for them. Und wir beten für sie. Maybe many of them are crying out to you. Vielleicht rufen auch viele nach dir aus. But they can't find a place. Und die können keinen Platz finden. To experience your love. Um deine Liebe zu erfahren. So Father, we pray for them. Vater, wir beten we pray für sie. For the heterosexual community. Wir beten auch für die heterosexuelle Gesellschaft. We pray for the city. Und wir beten für die Stadt. We pray for the march coming up that there would be thousands of us, thousands. Wir beten für diesen Marsch, dass da Tausende und Tausende sein mögen. Yes, Lord, with your heart. Die mit deinem Herzen ausgestattet sind. Maybe there's somebody here today you've never received Jesus. Vielleicht ist heute jemand da, der Jesus nie empfangen hat. Pray with me this morning. Bete mit mir heute Morgen. And ask Jesus to come into your life. Und bitte Jesus, dass er in dein Leben kommen möge. To fill you with his love. Um dich mit seiner Liebe zu erfüllen. To forgive you your unrighteousness. Um dir zu vergeben, nämlich deine Ungerechtigkeit. We pray. Pray this. Bete Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive me all the things I've done wrong. Vergib mir all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Can you pray that prayer? Kannst du dieses Gebet aussprechen? Jesus. Jesus. Can you say that name? Kannst du diesen Namen sagen? Can we all say Jesus. That? Jesus? Können wir alle Jesus sagen? Jesus, come Jesus. Into my life. Jesus, komm in mein Leben. Even as a believer. Auch als Gläubiger. Lord Jesus, come back into my life. Herr Jesus, komm zurück in mein Leben. And cleanse me. Und reinige mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.